Ja. Nachts zwei schwarze Hunde. Farbe. Mutter Mal. Magama. Ja, Bruder, der war ein großer Sufist. Ein großer Sufist, der so bekannt war auch für Sufismus. Alhamdulillah, Allah Ta'ala hat ihm recht geleitet und er ist von Al-Sahul Jama'a geworden. Er erzählte Sachen über Sufisten. A'udhu Billah. Was Allah bewahre. Ail Gulband. لا لا عنده القلبند وكذا وهذه الأمور كان يكتب هو كان يكتب يكتب خطه حلو هو كتابته عن نوعين خطه حنيك وحطه تخاري شمالية ما هو ايش اللي بك حيهربونها هلا الا هلا يا جماعه تيجي على المسجد حقول هو هرب انا؟ راح اعطاه هديه فبيقول له هذاك ليش جايب لي هديه؟ يقول له لانك اختفتني فانت اعطيتني حسنات في الاخره فانا بالدنيا بكافئك عليها خذ يلا انا خلص بعطيه هديه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد und so unterricht Safara Bishum Deutsch und wir erklären weiter von Riyad al-Salihin von Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Wir sind bei Kapitel 36 Babu النفقة على العيال في الكابيتال diejenigen die man في sie verantwortlich ist. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه بارك الله فيكم النفقة على العيال العيال من ممن تعول ممن تعول هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة وولد وقريب ومملوك إلى غير ذلك الزوج وقد مر معنا وهو أن ينفق عليها وكذلك الولد له حق على أبيه أن ينفق الأب عليه والقريب له حق والأب له حق والأم لها حق في مسألة النفقة والنفقة هي الطعام والشراب والكسوة والملبس وكذلك المكان فقال تعالى وعلى المولود له المولود له الأب عليه أن ينفق على أولاده وعلى زوجاته وكذلك على من أرضعت له الولد ومن تربي هذا الولد وعلى المولود له رزقهن بارك الله فيكم المولود له يشمل الأب وإن على يعني الجد جد الجد إلى غير ذلك والولد يشمل الولد وما نزل يعني الولد ولد ولد وإلى غير ذلك فإذا كان المنفق قادرا قادرا على الإنفاق فيجب عليه النفق إلا إذا ما استطاع إذا ما استطاع يقول تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه ما عنده ينفق مما آتاه الشرط الثاني في مسألة وجوب النفقة أن يكون المنفق عليه عاجزا عن الإنفاق على نفسه، عاجز هو مثل الطفل الصغير أو المرأة إذا عمل فيجب عليه الإنفاق، أما إذا كان الولد كبير ويعمل فليس بواجب الإنفاق عليه. والأمر الثالث يقول أهل العلم أنه يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، يكون وارث يعني يكون له قريب وارث، فإذا تمت هذه الثلاث فيجب عليه أن ينفق. طبعا بارك الله فيكم، هذا الباب تابع إلى الباب الذي قبله، والأكل فيها عن حق الزوج وعن حق وحق الزوجة على زوجها، واجب الزوج إلى زوجته الإنفاق. والإنسان إذا أنفق شيء لله سبحانه، وانتبهوا بارك الله فيكم، الإنفاق له معاني بحسبه، مثلا وأنفقوا مما رزقناكم أو ما رزقكم الله، فهذا الإنفاق اللي فيه إنفاق الصدقة وإنفاق الزكاة والإنفاق على الولد إلى غير ذلك. الإنسان إذا ما يستطيع فما في شيء عليه. أما الإنسان يجب أن يفهم هذه المسألة، وهي قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني إذا أنفقت سواء على عيالك وسواء في سبيل الله وسواء صدقة زكاة، فالله سبحانه وتعالى يخلف لك هذا الذي قدمت لله سبحانه وتعالى. Und halt für diejenigen, die von einer Person abhängig sind oder die Person ist für sie verantwortlich. Zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Sinngemäß, und es obliegt dem, dem das Kind geboren wurde, für ihre Nahrung und Kleidung auf angemessene Weise Sorge zu tragen. Und Allah auch sinngemäß, wer vermögend ist, soll von seinem Vermögen aufwenden. Und der, dessen Versorgung eingeschränkt ist, soll von dem aufwenden, was Allah ihm gegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von einer Seele nicht mehr, als was die Seele erträgt. Und Allah sagt auch im Sinn gemäß übersetzt, und ihr gebt nicht, ohne dass er es euch ersetzt. Es geht darum, in diesem Kapitel, das ist natürlich eine Erklärung für die anderen Kapitel. Und zwar, wir haben gesprochen über die Rechte der Frau, die Rechte der Ehefrau und die Verpflichtungen eines Mannes. Und eine Pflicht für den Mann ist, dass der Mann für die Familie aufkommt und auch natürlich für die Leute aufkommt, die von ihm abhängig sind, wie zum Beispiel die kleinen Kinder oder seine Eltern, wenn sie nicht arbeiten können, wenn sie keine sage ich jetzt, Quelle im Leben haben, außer dass das Kind ihnen was gibt. Und hier ist es in der Religion Pflicht, dass die Person, die für die Familie, der Familie etwas gibt. Und der muss für die Familie aufkommen. Das geht in der Ayah hier. وَعَلِ الْمُولُودِ لَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Das geht darum, ein Mann beauftragt eine Frau, dass diese Frau für ihn sein Kind erzieht und auch stillt eventuell. Für das Stillen und für das Stillen und für die Erziehung muss der Mann aufkommen, indem der Mann für die Frau auch aufkommt und für sein Kind. Und dass der soll so viel geben von dem, was er hat. Wenn dieser Mann vermögend ist, das wird, wenn dieser Mann reich ist, dann sollte man auch leben kann und das Kind auch. Wenn der Mann nicht vermögend ist, das wird, der Mann hat nicht viel, dann gibt er etwas was bekannt ist bei den Leuten, dass das in Ordnung ist. Wenn er gar nicht hat, dann Allah subhanahu wa ta'ala verlangt nicht mehr, nicht von einer Seele, was diese Seele nicht ertragen kann. Und eine wichtige Sache in diesem Zusammenhang ist so, es gibt drei Bedingungen. Es gibt drei Bedingungen, dass Aufkommen für die Familie oder Unterhalt für die Familie Pflicht ist. Erstens, dass derjenige, der das gibt, imstande ist, zu geben und auch für die Familie aufzukommen. Zweitens, diejenigen, die das bekommen, den Unterhalt, die dürfen nicht imstande sein, dass sie arbeiten können, die vermögend sind. Wenn sie arbeiten und vermögend sind, dann braucht die andere Person keinen Unterhalt zu geben. Drittens, dass beide verwandt sind in einer Verwandtschaft oder in Verwandtschaft sie von einer myfreefarm.de. Wenn diese Bedingungen nicht vorliegen, dann ist das nicht Pflicht. Und Unterhalt in unserer Religion ist natürlich Wohnen, Essen, Trinken und natürlich auch Bekleidung. Das gehört dazu. Das heißt, wenn ein Mann seinem Kind diese drei gibt, dann hat er seine Pflicht in diesem Fall gemacht. Und eins ist Fakt, wenn du etwas für Allah subhanahu wa ta'ala gibst, wenn du Unterhalt gibst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir das ersetzen, was du gegeben hast für Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Infaq, das ist nicht nur Lebensunterhalt oder Aufkommen für die Familie, sondern das ist mehr. Das ist mehr, weil Al-Infaq im Koran in verschiedenen Bedeutungen vorkommt. Einmal das geht um deine Familie, einmal das geht um deine Verwandten und einmal das geht als Spende oder als Zakat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, spendet von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala euch gegeben hat. Und das nennt man im Arabischen Nafaka. Auf Deutsch sollte man nur, gibt es nicht so viele Wörter als Synonyme. Aber im Arabischen, Al-Infaq hat verschiedene Bedeutung bezüglich der Ayat oder die Hadithe. Und eins davon ist, dass man für Allah subhanahu wa ta'ala gibt, Almosen gibt, Zakat gibt. Und wenn du das machst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir das ersetzen. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. عن عبد الله وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله الحديث رواه مسلم وعن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة إن أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا إنما هم بني فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة فهي له صدقة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي رواية عند الإمام مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا خلفا. وعن أبي هريرة كذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ويعفه الله ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. هذه الحديث كل إنفاق على الأهل وأن الإنفاق على الأهل وأن الإنفاق على الأهل أعظم حتى من الإنفاق في سبيل الله وأعظم من الإنفاق في الرقاب وأفضل من الإنفاق على المساكين. ذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم وأوجب عليك نفقتهم فالإنفاق عليهم فرض عين على أهلك والإنفاق على من سواهم فرض كفاية وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. وأما التطوع في الإنفاق على غيرهم فهذا هو من باب القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى أنه ما يسرف ولا يبخل ما يكون بخيل ويكون مسرف. والذي يضيع من يقوته يعني من ينفق من يجب أن ينفق عليه فهذا قد أتى بإثم. نسأل الله السلامة والعافية. يا أخوة بارك الله فيكم شوف انتبه دينار تصدقت في سبيل الله ودينار تصدقت فيه وحررت رقبة ودينار على مسكين كلهم محتاجين في هذا الوضع ودينار أنفقته على أهلك مع أنه واجب أن تنفق على أهلك أيه أفضل الذي تنفقه على أهلك لأن الذي تنفقه على أهلك واجب عليك وفرض أما الآخر فليس قد يكون فرضا أحيانا ولكن غالبا لا غالبا لا. وأما الإنسان إذا أنفق وأعطى لله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر على ذلك طبعا إذا توفر في العمل الشرطة أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى ويكون العمل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يضع في زوجته اتبعوا في زوجته يعني فم الزوج قال بعض العلم أنه يطعمها وقيل لا أنه يشتري لها طعام وشراب يأخذ على ذلك الصدقة. وأما بالنسبة للإنفاق ففي كل يوم ملكان ينزلان الأول يقول اللهم أعطي منفقا صور ملك من الملائكة يدعو له اللهم أعطي ممسكا تلافا فنسأل الله العافية والسلام. وأما اليد العليا اللي هو الغني خير من اليد السفلى الممدودة للناس في خير لا شك وأفضل الصدقة من على ظهر غنى. الإنسان غني يخاف الفقر أنا ذاك يتصدق أما إذا كان فقير فقال لك أنا فقير وفقير فأتصدق أما إذا كان غني هو يخاف الفقر فيتسي والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. بندل فون حد Unterhalt für die Familie und für die Familienmitglieder und für diejenigen, die sozusagen an einer Person oder von einer Person abhängig sind. Abu Hurairah alayhi überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Von dem Geld, das du auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala ausgibst, von dem Geld, das du für die Befreiung eines Sklaven ausgibst, von dem Geld, das du ausgibst als Sadaqa für die Armen und von dem Geld, das du ausgibst für deine Familie, ist der höchste Lohn von dem Betrag zu erwarten, den du für deine Familie ausgegeben hast. Subhanallah. Man spendet auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Man spendet damit eine Sklave befreit. Und man spendet für Armen und Bedürftige. Man gibt seine Familie. Was ist am besten? Was du deine Familie gibst. Warum? Weil du verpflichtet bist, für deine Familie aufzukommen. Das ist eine Pflicht. Und die anderen Themen, die sind vielleicht in Ausnahmsweisen Pflicht geworden, aber allgemein, die sind nicht Pflicht. Und deshalb, eine Pflicht ist wichtiger als empfehlenswerte Handlung. Deshalb bekommt man mehr Lohn für das, was man seine Familie gibt. Und Thauban, radhiyallahu anhu, sagte, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, der beste für Allah ausgegebene Geld, was man für seine Familie aufwendet, dann folgt der Betrag, den man für sein Tier in Anstrengung für Allah subhanahu wa ta'ala ausgibt und den man für seine Gefährten um Allahs Willen ausgibt. Salama, radhiallahu alayha, hat den Propheten sallallahu alayhi wa sallam befragt: O Gesandter Allahs, will ich belohnt werden, wenn ich die Kinder von meinem verstorbenen Ehemann Abu Salama versorge? Sie können nicht unversorgt gelassen werden oder hin und her laufen auf der Suche nach Lebensunterhalt. Sie sind doch schließlich meine Kinder. Er antwortete: Ja, du willst Belohnung bekommen für alles, was du für sie ausgibst. Das nächste Hadith, Barakallahu fikum, ist von Sa'ad. Dann haben wir schon behandelt in ersten Unterrichten, als wir über ihn hier gesprochen haben. Und zwar, das geht darum, wenn man auch seine Frau nachreicht, dann bekommt man dafür Lohn. Wenn du Lohn. Und Abu Mas'ud al-Badri erzählte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Mensch aufrichtig etwas für seine Familie ausgibt, in der Hoffnung auf die Vergeltung Allahs, so wird ihm dies zu seinem Gunsten als Sadaqa angerechnet. Subhanallah. Das heißt, du kommst für deine Familie auf, weil du verpflichtet bist. Du suchst Versorgung für deine Familie und trotzdem bekommst du dafür Lohn. Das ist, wenn man den Islam verstanden hat. Abdullah bin Amr ibn al-As berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, es ist Grund genug, ein Sünder zu sein, wenn jemand die von ihr zu ernährenden Menschen zugrunde gehen lässt. Bei Muslim, auch wird es überliefert, ist es gewiss eine Sünde, der von ihm abhängig ist, zurückhält. Du bist verpflichtet für deine Familie, für deine Kinder und du gibst nicht. Du gibst nicht. Das ist eine Sünde. Laut dieser Aussage von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abu Huraira auch überliefert: Kein Tagesbruch vergeht, ohne dass zwei Engel herabsteigen und der eine ruft: O Allah, vergelte dem Spendenden seine Spende entsprechend. Und der andere ruft: O Allah, füge dem Geizigen dem entsprechenden Schaden zu. Also es gibt zwei Engel, die machen Bittgebet für eine Person. Und wenn du spendest, sagen: O Allah, ersetze ihm das, was er gespendet hat. Und wenn man nicht spendet, Dann sagt der Engel, O Allah subhanahu wa ta'ala, gib ihm nicht das, außer dass du ihm Schaden zufügst. Warum? Weil er für Allah subhanahu wa ta'ala nicht gegeben hat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, die obere Hand, also die Gebende, ist besser als die untere Hand, also die Empfangende. Und du sollst beim Geben von Sadaqa bei denen anfangen, die von dir abhängig sind. Und die beste Sadaqa ist die von Überfluss gegebene. Und wer tut, dem wird sie Allah schenken. Und wer Verzicht übt, dann wird Allah reichlich machen. Barakallahu fikum, den wird Allah reichlich machen. Es geht darum, in diesem Hadith, die beste Sadaqa, die beste Spende ist, wenn du reich bist. Man sagt, reich und gibt, ist es das mit dem Armen. Ja, der Arme ist arm. Der macht sich nicht so viel Sorgen, weil er arm ist. Aber der Reiche, der macht sich Sorgen, dass er wie der Arme wird. Und deshalb wird er geizig. Meistens werden die Reichen geizig. Deshalb, wenn man reich ist und man hat Angst vor Armut und spendet man, ist besser für Allah subhanahu wa ta'ala. Ist besser bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, barakallahu fikum, eine Sache ist Fakt in unserer Religion. Wenn du deine Verpflichtung nachgehst, indem du für deine Familie kommst und für das, was für dich verpflichtend ist eigentlich, dann wirst du auch Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Man sollte diese Überlieferungen im Kopf behalten. Man sollte das lernen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallam kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.